Diesem Beispiel haben wir nichts hinzuzufügen. Ich danke den Spielern dieses Quartetts der Kritik und ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr. Das war das Quartett der Kritiker zu Gast im Deutschlandradio Kultur. Thema der Gesprächsrunde war die Sinfonie Nummer 4, C-Moll, Opus 43 von Dmitri Schostakowitsch. Als letzte Aufnahme erklang das Finale mit dem Sinfonieorchester des sowjetischen Kulturministeriums. Dirigent der Produktion aus dem Jahr 1985 war Gennadi Roschjeswinski. Das Quartett der Kritiker wurde gestern im Ausstellungsfoyer des Kammermusiksaals der Berliner Philharmonie aufgezeichnet. Es diskutierten Eleonore Bühning von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der freie Publizist Hans-Klaus Jungheinrich, der Musikwissenschaftler Michael Stegemann sowie Christian Wildhagen von der Neuen Zürcher Zeitung. Die Gesprächsleitung hatte Olaf Wilhelmer, Tontechniker war Thomas Schütt. Eine Veranstaltung des Musikfestes Berlin in Zusammenarbeit mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik und Deutschlandradio Kultur. Die vierte Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch können Sie morgen in unserer Konzertübertragung vom Musikfest Berlin ab 20.03 Uhr hören, gespielt von den Münchner Philharmonikern unter der Leitung von Valeri Gergiev. Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Krieger im Gelee von Claudius Lühnstedt. Ob es mir nicht einfach viel zu gut geht im Leben? Weiß nicht. Aber ich kann ja jetzt auch nicht so tun, als litt ich Hunger, wenn ich nun mal keinen Hunger. Was soll der Scheiß? Ich hab keinen Hunger, werde auch nie Hunger haben. Nicht mal so wie unser Gärtner, dieser arbeitslose Dieter, den die Mutter jeden Samstagmittag mit am Tisch. Nein. Nein, ich habe keinen Hunger. Höchstens Appetit. Ist das klar? Höchstens Appetit. Nur manchmal. Plötzlich. Aus dem Nichts heraus Angst. Ich wüsste schon gern ein bisschen was über meine Zukunft. Ich kann fechten. Hat mich der Vater für angemeldet. Schwärmt mir regelmäßig was vor von Burschenschaft und Saufgelage. Redet von nützlichen Netzwerken. Ich will keine Burschen. Ekelhaftes Wort. Ich brauche kein Netzwerk. Ich hasse das Fechten. Ja, und trotzdem verpasse ich nie eine Fechtstunde. Der Unterricht ist unterm Dach. Teuerste Gegend und trotzdem ein Turnhallenboden. Linoleum auf Fischgrätenparkett. Ich höre schon in der Umkleide. Das Schuge, Quietsche, Fechtner, Ehrgeizlinge. Quäl mich regelmäßig durch die Stunde. Geh zwischendurch zweimal aufs Klo und freue mich die ganze Zeit wie verrückt auf den Heimweg. Regelmäßig studiere ich dann die Schaufensterauslagen der Uhrengeschäfte. Prospekte stapeln sich daheim. Ich kenne mich perfekt aus mit Schweizer Marken. Bin auf gutem Weg, die Eltern zu überzeugen, dass die teure Uhr das Schmuckstück des Mannes ist. Also ich wünsche mir eine Automatikuhr. Eine, die ich mein ganzes Leben lang habe. Bloß kein Quarz. Ist ungesund, sagt die Mutter. Diesen Abend spät dran. Der Trainer hat wegen der Ehrgeizlinge überzogen. Willst der Mutter schreiben und dann stirbt der Akku. Was bringt eine 12-Megapixel-Kamera und 3D-Touch, wenn der Akku... Immerhin bin ich heute erleichtert, dass die Uhrengeschäfte bereits geschlossen sind. Ich mag's nämlich nicht, wenn ein Verkäufer mir durchs Schaufenster so kurz vor Schluss zulächelt oder einer rauskommt und mich mit junger Mann anspricht. Heute lieber alleine bleiben, Modelle vergleichen, abwägen, Stahlarmband oder Kroko. Stahl ist haltbarer, also Stahl. Plötzlich aus dem Nichts heraus wieder Angst. Ob's mir nicht einfach viel zu gut geht im Leben. Stahlarmband oder Kroko. Scheiße, warum beschäftigt mich eigentlich nichts anderes? Ich lauf los in Richtung U-Bahn. Verspürbar plötzlich aus dem Nichts heraus einen Bewegungsdrang. Vielleicht gehe ich doch lieber zu Fuß nach Haus. Die Rolltreppe hüpfe ich im Sprint gegen die Laufrichtung wieder rauf und werde im Dauerlauf dann allmählich schneller. Immer noch ein bisschen schneller. Weiß nicht, welche Richtung ich jetzt einschlage. Plötzlich Nebel. Dichter Nebel. Einfach weiterrennen. Hoffen im Scheißnebel nirgendwo anzuecken. Ich versuche Autolichter rot oder weiß zu erkennen, Häuserfassaden, Umrisse zu finden. Ich reiß die Augen weit auf, sie Tränen schon weit vom Aufreißen. Zusätzlich zieh ich die Stirn hoch, leg sie in Falten, renn immer weiter. Überleg zwischendurch umzudrehen, zurück zur U-Bahn. Autos rasen dicht an mir vorbei, hupen. Kurz vorm Aufprall, grad noch rechtzeitig, bieg ich den Körper zurück. Ich schwitz, zieh mitten im Nebel Kleidung aus, werf mein schottisches Lieblingstuch hinter mich. Plötzlich aus dem Nichts heraus Angst, dass ich unheilbar krank oder blind. Ich überlege, wie es wäre, mich eine Weile an den Straßenrand zu legen, auf die Größe eines Gullis zusammenzukrümmen, mich klein zu machen und auf besseres Wetter zu hoffen. Plötzlich aus dem Nichts heraus Angst. Die Eltern warten mit dem Abendessen. Mensch, Merwin, Tempo rausnehmen. Kannst nicht mehr, außer Atem. Höchstleistung seit einer Stunde, es hält kein Mensch durch. Stopp. Und da stehe ich vor unserem Haus. Ich kapiert, was vorgefallen. Eine empfindliche Verspätung. Nur weg jetzt von der Straße. Mit den Fäusten trommel ich ans Tor. Die Mutter sieht mich durch die Kamera. Das Tor öffnet. Ich streiche mir die Haare glatt. Jetzt bloß nichts erzählen. Sagen, dass alles in Ordnung ist. Sich bloß wer vor die U-Bahn geschmissen. Mir geht's gut. Der Tisch ist noch gedeckt. Der Vater und die Mutter haben nichts angerührt. Die Kerzen sind runtergebrannt. Serrano-Schinken mit glitschigen Regenbogenstellen. Der Camembert geschmolzen. Sie machen mir keinen Vorwurf, aber ich spüre Enttäuschung. Bring kein Wort raus. Erzähl nix. Auch nicht das mit dem Akku. Der Vater lächelt, fragt, Merwin, willst du dich frisch machen? Die Mutter macht sich Sorgen, schiebt mir Sauerteigbrot auf den Teller. Ich sag, nein. Soll ich dir lieber frisch abschneiden? Der Vater will jetzt gleichzeitig, dass ich ihn mal kurz anhauche. Da schieb ich den Stuhl zurück und gehe lautlos hoch. Die Mutter setzt sich später zu mir aufs Bett, streicht über meine Wangen und sagt, Merwin, was ist denn mit deinem Telefon? Du bist so blass, soll ich nicht einen Arzt? Nein, bitte nein. Mama, kannst dich doch auf mich verlassen. Hab schon als Kind selbst gewusst, war nicht ein Arzt. War nur der schwachbrüstige Akku. Die Mutter singt noch ein Schlaflied. Meint zuvor, Merwin, morgen sitzt du einen Tag aus. Gehst nicht zur Schule. Du darfst tagsüber im Garten spazieren, Herbstsonne und Blumen genießen. Dich ab und zu zwischendurch hinlegen. Schlafen, bis sich das Bett müde. Sie küsst mir die Stirn, will gehen. Dreht sich aber nochmal um. Merwin, wo hast du denn dein schottisches Lieblingstuch, das ich dir auf dem letzten Trip nach Edinburgh... Hab's im Schließfach vergessen. Tut mir leid, Mama. Ist da in Sicherheit. Ganz bestimmt. Auch den nächsten Tag bleibe ich freiwillig zu Hause. Die Eltern verlassen morgens gemeinsam das Haus. Ich hol dem Vater die Post aus dem Kasten. Zwischen den Rechnungen plötzlich ein Umschlag. Mit schwarzem Stift, handschriftlich, an mich, ja mich adressiert. An den Sohn des Hauses. Als Absender nur ein Postfach. Also das ist schon wirklich eine Sensation. Ich klemm die Beute zwischen die Zähne, schlepp sie hoch ins Kinderzimmer. Leg sie aufs Bett. Wag's nicht, den Umschlag einzureißen. Riech lieber am Papier. Halt den Brief ins Licht, schüttle ihn, schlitz den Brief hektisch auf. Junger Mann, ich interessiere mich für Sie. Ich will Ihr Glück machen. Sie sollen mein Gefährte sein und wir werden lange Kreuzfahrten durch die Südseeinseln unternehmen. Du weißt, dass ich dich liebe und ich brauche es dir nicht zu beweisen. Du wirst mir deine Freundschaft gewähren, davon bin ich überzeugt. Wenn du mich erst besser kennst, wirst du das Vertrauen, das du mir entgegenbringst, nicht bereuen. Ich werde dich vor den Gefahren, die deiner Unerfahrenheit drohen, bewahren. Ich werde ein Bruder für dich sein. An guten Ratschlägen soll es nicht fehlen. Um dir ausführlichere Erklärungen zu geben, komme in genau 2 Wochen um 5 Uhr morgens auf die Rote Eisenbrücke. Sollte ich noch nicht dort sein, dann warte auf halber Höhe. Ich grüße dich, junger Mann, und zeige niemandem diesen Brief. Kein Name. Nur 3 Sterne und ein Blutfleck. Plötzlich aus dem Nichts heraus bin ich in Aufruhr. Mein Herz rast. Ich mache mir schon die Südsee aus. Gleichzeitig habe ich Furcht vor mir selbst. Abends sitze ich dann wie üblich mit den Eltern am Tisch. Heute gibt's Tafelspitz, später Dattelsorbet. Ich bin mundfaul, der Vater redet. Sie hätten sich ausgiebig mit meinem Uhrenwunsch beschäftigt. Die Mutter zwinkert mir zu. Plötzlich aus dem Nichts heraus Hass. Ich würde am liebsten den Biedermeier-Tisch mit der Gabel zerkratzen. Scheiße, jetzt auch noch Tränen. Die Mutter verschluckt sich mal wieder. Ich spring auf, schlag Türen, verkriech mich ins Bett. Scheiß Zerbrechlichkeit, Merwin. Du Heulsuse, bist du alt genug, dich endlich loszueisen? Mensch, bisschen wilder sein, Risiko, ja? Und weht dir der Wind nicht von selbst ins Gesicht? Fahr aufs Land, geh über die Dörfer, steig auf einen kahlen Hügel, Zeigefinger anfeuchten und dann wirst du schon merken, aus welcher Richtung was bläst. Ich gehe wieder zur Schule. Am Nachmittag schließe ich mich im Bad ein, lasse ein Blatt Papier auf den Marmorboden segeln, schraub meinen Füllfederhalter auf und schreib, nein, erst überlege ich, dem Fremden abzusagen. Am liebsten per Mail. Jawohl. Hätte er mir eine Mailadresse hinterlassen, dann würde ich ihm einfach eine leere Mail hinpfeffern. Ohne Inhalt. Mit nur einem einzigen Wort im Betreff. Absage. Weil der ist bestimmt ein schweißstinkender Schleimer. Ungebildet und ohne Geschmack. Dann aber bin ich doch noch gnädig und beschließe dem Treffen auf dem Postweg unter Auflagen zuzustimmen. Den Fremden nicht vor den Kopf zu stoßen, jedes Wort allerdings fein abzuwägen. Immer schön die Oberhand behalten, Merwin. Du kannst dir alles erlauben, bist schließlich du der Begehrte. Keine Unterschrift. Ich will dem Fremden einimpfen, dass ich nur beiläufig schreibe. Trotzdem drücke ich mich manchmal extra so ein bisschen geschwollen aus. Kritzle zum Beispiel die Worte urban und kauzig. Ich habe keine Lust, mich als Grünschnabel zu präsentieren. Kurz vor dem Abendessen stehe ich dann unschlüssig eine Viertelstunde vorm Briefkasten. Die Hand am Einwurfschlitz. Los jetzt, Merwin. Entweder einwerfen und Südsee oder nicht einwerfen und Käseglocke. Schwupp, lasse ich den Brief fallen. Herzrasen. Automatisch ball ich die Siegerfaust und reck sie zum Himmel. Gerade noch rechtzeitig komme ich zur Tür rein. Die Mutter ruft schon zu Tisch. Frische Nordseekrabben. Stundenlang pulle ich mit den Eltern Krabben. Gelächter. Der Vater und ich bewerfen uns gegenseitig mit Krabbenschalen. Die Mutter freut sich still, dass ich so ungezwungen bin. Der Vater liest vor, aus dem Brockhaus. Die rote Eisenbrücke unserer Stadt ist eine der schönsten in ganz Europa. Die nächsten 10 Tage sind viel besser als normal. Fechten fällt wegen der Trainerfortbildung aus. Schweizer Armbanduhren lassen mich ab sofort kalt. Ich fühle mich stabil. Dabei vergesse ich den Termin mit dem Fremden manchmal sogar. Aber dann plötzlich schießt mir mein Brief wieder in den Kopf. Und dann werde ich rot. Und plötzlich aus dem Nichts heraus auch noch wehmütig. Weil ich weiß, Merwin, bald bist du hier weg, in Richtung Südsee unterwegs. Heimlich die erste Reise, ohne die Eltern. Und plötzlich aus dem Nichts weicht die Wehmut einer Schwermut. Wenn die Mutter unserem Gärtner Dieter etwas kocht, die Mutter hat ein großes Herz. Und so ein Dieter aus den Kleinanzeigen gefischt, arbeitsloser Tierarzt. Sie steckt ihm jedes Mal noch extra was zu. Einmal sagt sie sogar, Dieter, wissen Sie, dass Sie als halber Tierarzt bei uns das Laub rächen, ist mir fast schon unangenehm. Dieter antwortet nichts, ja. Und wenn ich Dieter aus meinem Fenster am 1. Stock beim Laubrechen zusehe, so blass und gebückt, ja, dann denke ich laut, hey Dieter, jetzt grinst doch mal. So wie Dieter willst du später nicht enden. Morgens um 3 stehe ich auf. Den Eltern kritzel ich einen Zettel. Liebe Eltern, will euch eine Überraschung bereiten. Wenn ihr aufsteht, bin ich deshalb schon aus dem Haus. Merwin, mehr nicht. Das Handy lasse ich am Strom hängen. Ich meine, was soll ich damit in der Südsee? Lieber entschlacken. Zur S-Bahn 10 Minuten Dauerlauf. In meiner Daunenweste fühle ich mich ziemlich geborgen und ausreichend sicher. Die meisten Fahrgäste schlafen oder tun so, als ob. Ich setze einfach selbst ein grimmiges Gesicht auf. Dabei bin ich aufgekratzt. In mir tobt Jubel. Den anderen zeige ich nichts davon. Die wären bloß neidisch. Die Bahn leert sich allmählich. Das letzte Stück laufe ich lieber und hopse dem Treffen mit dem Fremden entgegen. Dabei mache ich so einen doppelten Mädchenhüpfschritt, werde langsamer, sobald ich den Fuß der Brücke erreiche. Ich betrete sie feierlich. Sehe den Fremden trotz Dunkelheit sofort am anderen Ende. Muss er sein, sonst ist niemand da. Er bewegt sich eindeutig in meine Richtung. Groß und dünn. Ein groß, dünner Mann im Mantel. Sein Gang ist schrecklich erwachsen. Die Vorfreude löst sich in 0,nix plötzlich aus dem Nichts heraus auf. Ich überlege ihn im Vorbeigehen einfach freundlich zu grüßen. So zu tun, als ob gar nichts wäre. Abends könnte ich die Eltern mit Prospekten aus Reisebüros überraschen. Südsee! Ja, sie überzeugen, dass wir Weihnachten mal zusammen verreisen. Der großdünne Mann und ich nähern uns im Schritttempo an. Ich versuche, seine Geschwindigkeit zu imitieren. Nur kein Fehler. Hab jetzt als erster den höchsten Punkt der roten Eisenbrücke viel zu früh erreicht. Überleg wieder... Was tun? Sehe jetzt, der krustende Mann hat irgendwas in der Hand. Aber was? Plötzlich aus dem Nichts heraus habe ich Angst vor dem krustenden Mann. Doch dem krustenden Mann ist selber peinlich. Er starrt auf den Boden. Dabei stelle ich einen Haarausfall am Hinterkopf fest. Wirklich keine Ahnung, was ich mit dem krustenden Mann bereden. Entschuldigen Sie? Ein Irrtum? Doch, ein Irrtum. Doch, ein Irrtum. Bitte hören Sie. Und der krustende Mann hat eine krustende, behaarte Hand. Und mit dieser Hand... streicht er mir einfach so über die Wangen. Links und dann rechts. Einmal, zweimal, immer wieder. Mein Körper starr, jeder Muskel bis aufs Äußerste angespannt. Dann aber, als der großdünne Mann einen Moment lang innehält, die großdünne Hand kurz fallen lässt, sich bückt, weil ihm etwas wie eine viel zu große Plastiktüte aus seiner anderen Hand geglitten, sich bückt, ohne den Blick von meinem Gesicht abzuwenden, da plötzlich höre ich mein eigenes Kreischen. Ohrenbetäubend und dann schwarz. bin ich? Gebrannte Mandeln? Nein. Es stinkt bestialisch nach was wie Gummibärchen oder verdorbener Zuckerwatte. Höllischer Kopfschmerz. Kaum mehr Luft. Aufgebraucht. Ich hechle, schwitze wie verrückt, versuche Arme und Beine zu testen. Ein paar Millimeter zu bewegen. Geht, es geht. Ich muss husten, laut husten. Dann plötzlich aus dem Nichts heraus eine Stimme. Hallo? Ist denn da wer im Plastik? Hallo? So nah, als würde sich die Stimme über mich das zugeschnürte Plastik beugen. Plötzlich ein Angstschub, dass mich der Großdünne... Ja, plötzlich entsinne ich mich an den großdünnen Mann. Merwin, Ruhe. Jetzt mach dich bloß nicht bemerkbar. Und trotzdem muss ich husten, immer zu husten. Und kann das Husten nicht lassen. Dieser Mensch, er hätte mir die Augen ausstechen können. Ich hab Glück, dass er mich mit seinem Taschenmesser nur am Oberschenkel ritzt, mir einen leichten Schnitt zufügt. Er stottert immer zu. Aber ich tue ihm doch nichts. Ich tue ihm nichts. Ja, er sieht's mich. Bohrt dabei hektisch in das Paket hinein, zerschneidet das Tütenplastik. Ich will jetzt kreischen, bring aber nichts raus. Nur ein heiseres Fiepen. Bis es dann tatsächlich soweit, ich mich aus der kindsgroßen Tüte herausschäl. Ich lechz nach frischer Luft. Und plötzlich, aus dem Nichts heraus, sehe ich ein Gesicht vor mir. Außerdem ein Atemschutzgerät auf dem Teerboden liegen. Wo bin ich? Kapier nix. Weiß nur, Merwin, brauchst jetzt keine Angst mehr. Du bist ja frei. Doch, dich hat wer befreit. Die Schnittwunde blutet leicht. Im Jeansstoff ein roter Fleck. Plötzlich aus dem Nichts heraus ein Weinkrampf. Das Gesicht. Der Typ im Ganzkörperanzug ist mir von irgendwoher vertraut. Na klar, ist das nicht Dieter, unser Gärtner? Wo bin ich? Dieter selbst glotzt mich fassungslos an, drückt mir hektisch ein Papiertaschentuch auf die von ihm verursachte Wunde, stottert. Entschuldigung, es war mir lediglich angetragen, nach dem Rechten zu sehen, einen nicht etikettierten Sack zu prüfen und vorschriftsmäßig wegzuarbeiten, den Kollegen während der Frühstückspause den Rücken freizuhalten. Ich verstehe nur Bahnhof. Und plötzlich, aus dem Nichts heraus, zittere ich wie verrückt. Schock. Und gleichzeitig Schiss, dass Dieter, der Mutter oder dem Vater, sie bei mich aufklären könnt. Panik. Die blutverschmierte Dreckshose im Blick. Plötzlich, aus dem Nichts heraus, Fluchtinstinkt. Dabei kann ich mich doch kaum auf den Beinen halten. Knick immer wieder ein, fall Dieter irgendwie um den Hals. Flehe ihn an, dass er schwören, mir sein Ehrenwort geben muss, niemals für irgendwem auch nur ein Sterbenswörtchen über das hier alles zu verlieren, weil er mir sonst den allergrößten, einen noch viel größeren Schaden zufügte. Merwin bist du, heißt du doch, Merwin? Merwin, sagt Dieter, weißt du, wo hier der Ausgang? Den kindsgroßen Plastiksack staucht er wie ein Verrückter in einem Affentempo zusammen, klemmt ihn mir unter den Arm und schubst mich dann quer über einen menschenleeren Wirtschaftshof vor sich her. Wo bin ich? An einem Pförtnerhäuschen machen wir Halt. Dieter hämmert gegen die Tür, schreckt den Pförtner auf, lässt ihn nicht eine Sekunde zu Wort kommen, macht ihn lieber zur Schnecke. Ja, dass er gefälligst aufpassen soll, wäre hier aufs Betriebsgelände, sei schließlich kein Spielplatz. Vielleicht hat der Pförtner die Polizei gerufen, oder sonst wer, oder gar niemand. Bin jedenfalls nicht weit gekommen. Humple maximal 300 Meter eine Ausfallstraße entlang, dann nehme ich einfach Platz am Straßenrand. Kann nicht mehr. Ein Streifenwagen hält direkt neben mir. Der Polizist und seine Kollegin fordern mich durchs geschlossene Fenster und mit wischenden Handbewegungen auf, unverzüglich hinten einzusteigen. Der Polizist schnauzt mich an, was ich in dieser Gegend zu suchen habe, ob ich was ausgefressen, ein Schulschwänzer sei. Plötzlich aus dem Nichts heraus, scheiße nochmal, flenne ich schon wieder und sag mit kraftloser Stimme, nein, ich habe die Schule noch nie im ganzen Leben geschwänzt, war heute das erste und einzige Mal, wollte nur einen Ausflug in eine Gegend, die mir unbekannt, einfach nur um die Orientierung zu schärfen. Und dann habe ich eben die Orientierung plötzlich aus dem Nichts heraus verloren. Alles gar nicht so schlimm, sag ich. Bin ein sehr guter Schüler und außerdem kriege ich jetzt daheim großen Ärger. Lässt sich der Ärger denn nicht noch vermeiden? Die Polizistin dreht sich um zu mir, lächelt, fragt nach meiner Adresse und sagt, nein, der Ärger lässt sich nicht vermeiden. Der schlimmste Moment meines Lebens. Dieser scheiß Streifenwagen stoppt direkt vor unserer Einfahrt. Die Polizistin und der Polizist fast im Chor, Schnieke, Schnieke. Die Mutter sieht uns bestimmt längst durch die Kamera. Das Tor öffnet. Die Mutter ist in heller Aufregung und trotzdem befiehlt mir die Polizistin sitzen zu bleiben. Der Polizist redet übers Autodach hinweg. Er belehrt die Mutter von wegen besser aufpassen müssen auf den Thronfolger. Die Mutter läuft knallrot an vor Scham. Jetzt humpel ich wortlos mit hängendem Kopf an ihr vorbei. Hör noch, wie sie sich mehrmals bedankt und sogar Cappuccino anbietet. Auf der Stelle verkrieche ich mich ins Bad. Schließ ab und trink literweise Leitungswasser. Notdürftig kratze ich überm Waschbecken ein bisschen Schmutz ab. Blutergüsse an Armen und Beinen. Jetzt plötzlich aus dem Nichts heraus schmerzt jede Bewegung höllisch. Pochendes Kopfdrücken. Auf den Stich drücke ich eine Mullbinde. Kleb ein Pflaster oben drauf. Zieh mir dann so gut es geht mein feinstes Hemd über und noch den dunkelblauen Pullover. So als müsste ich mit den Eltern in die Oper. Keine Tastatur. Ich schreibe lieber mit schwarzer Tinte, exakt so wie der Autor des von mir verehrten Buchs es damals sicher auch getan. Mein bester Freund Dieter hat sich schnell daran gewöhnt und sagt jetzt, Martin braucht mehr Zeit für sich. In absolut ausgeglichenem Zustand verlasse ich die Wohnung nicht häufiger als nötig. Zweimal die Woche zum Supermarkt, die Zeitung täglich aus dem Briefkasten holen, Zahnreinigung einmal pro Jahr. Die Kräuter auf dem Fensterbrett gieße ich regelmäßig, meine Schritte in der Wohnung wähle ich bewusst. Vom Wasserhahn zum Fensterbrett setze ich einen Fuß vor den anderen. Dabei frage ich mich, warum vorwärts und nicht rückwärts gehen? Warum das Spülmittel links und nicht rechts vom Wasserhahn stellen? Warum die Verschlusskappe auf die Pfandflasche drehen, wenn ich das abgefüllte Wasser doch gleich vergieße? Für jede logische Antwort belohne ich mich mit dem unlogischen Gegenteil. Sagt der Kopf zum Beispiel, Martin, du musst natürlich vorwärts laufen, weil du ein Mensch bist. Wenn der Mensch keine Augen im Rücken, du stolpern könntest. Ja, dann rufe ich, richtig, richtig, sehr gut, und laufe rückwärts vom Wasserhahn zum Fensterbrett mit geschlossenen Augen. Und tatsächlich, nach ein paar Tagen stoße ich nirgendwo mehr an, laufe blind und berühre trotzdem keine einzige herumliegende Socke. Warum das so einfach ist? Tja, weil niemals auch nur eine einzige Socke ich für Ordnung sorge. Nicht pedantisch, aber ich habe nun mal kein Interesse daran, mich gehen zu lassen. Rät mir mein Kopf dringend von ab. Montag bis Sonntag stehe ich laut meiner digitalen Armbanduhr um 7.00 Uhr auf, wasche mein Gesicht, höre die Nachrichten aus dem Weltempfänger, dann zum Frühstück ein nacktes Joghurt ohne Geschmack, verfeinert mit schmal geschnittenen Apfelspalten, 2 Tassen Kaffee. Pünktlich um 8:15 nehme ich Platz auf dem unkomfortablen Holzstuhl. Da, wo absolute Gesetzmäßigkeit herrscht, ist kein Raum für Freiheit. Und wo keine Freiheit ist, da bleibt das Böse außen vor. Ja, ich weiß. Es gibt nicht das Böse per se und nicht das Gute an sich. Trotzdem ist es wichtig, die Leine schön eng zu halten, sonst tanzen nämlich im Gilet. Zwischen den Hirnwindungen eingelagert ein paar winzige Krieger. Sie pieksen, sind bis unter die Zähne bewaffnet, quälen mit spitzen Pfeilen, verschaffen sich Gehör, sind aufmüpfig, strotzen vor überschüssiger Kraft, schlaflos und trotzdem immer ausgeruht. Die winzigen Krieger haben Lust, mich aus dem Hinterhalt anzugreifen, wollen vernichten, sich austoben und wehren gegen den Freiheitsentzug. Jawohl. Es sind die winzigen Krieger im Gilet, die mir einhämmern wollen. Martin, es gibt kein Gut und kein Böse. Schwarz-Weiß, ein Vorurteil. Du bist frei. Ich nehme Platz auf dem unkomfortablen Holzstuhl, lege die Hände auf die Knie und mache 9 Stunden lang nichts, gar nichts. Das Zimmer hat an die 30 Quadratmeter. Es läuft keinerlei Musik. Aber für ausreichend Lichteinfall wird gesorgt. Um 17:15 stehe ich dann zackig auf. Der Countdown läuft. 3 Stunden lang lese ich quer. Bücher und die Tageszeitung und Zeitschriften und Magazine. Ich muss beantworten, was der Tag an Fragen bringt. Sage mir, Martin, du musst dein Hirn entleeren. Bereinigen, Nullzustand herbeiführen. Die Augen fallen mir zu und dann schlafe ich ein. Bleibe grundsätzlich ohne Traum. Das weiß ich ganz genau. Dann lese ich wieder quer. Bücher und die Tageszeitung und Zeitschriften und Magazine. Doch unter sämtlichen Büchern verehre ich nur ein einziges. Blättere täglich darin. Schmunzle, weil das Buch weit mehr als 100 Jahre alt. Ich schließe das Buch regelmäßig in die Arme. Zerknicke es vor Glück. Lerne Passagen auswendig. Und bin ich mal unzufrieden mit mir, weil ich nicht stillsitzen kann auf dem unkomfortablen Holzstuhl, der Körper sich nicht befehlen lässt, dann denke ich einfach an dies einzige Buch. Ich verehre das Buch, weil dies einzige Buch das Verbrechen verehrt. Es der Freiheit beraubt, indem es das Verbrechen zwischen zwei Buchdeckel band. Ich fühle mich als Komplize dieses einzigen Buchs, schöpfe Kraft aus dem Buch. Hier ein Satz, den ich mir gern auswendig zitiere. Und wenn ich ein Verbrechen begehe, so weiß ich, was ich tue. Ich wollte nichts anderes tun. Was aber tun, wenn mir plötzlich kurz nach 17.1.5 wieder einmal diese historische Feuilleton-Kritik über das einzige Buch zwischen die Finger kommt? Keine Kritik, nein. Ein Frontalangriff gegen mich selbst. Sätze, die ganz offensichtlich auch mich kaputt kriegen wollen. Sich einbrennen. Doch, ich bin mir sicher, diese verkommene Kritik ist mein ganz persönliches Zeugnis. Das Werk eines beinahe genialen Gymnasiasten. Widersprüche eines kindlichen Herzens, das sich auflehnt gegen die Schöpfung und gegen sich selbst. Lieber den Weltuntergang und die Zerstörung, als dass er das unmögliche Gesetz annähme, das ihn zu dem machte, er ist, in einer Welt, wie sie nun ist. Aus Protest verlasse ich ab sofort das Bett um 7.00 Uhr nicht mehr. Die selbst auferlegte Strenge lasse ich bewusst einreißen. Ich esse wenig bis nichts, schleiche gebückt durch die Wohnung. Ich schrumpfe an Höhe und Breite, übe mich mit eingezogenem Bauch durch 20 cm breite Öffnungen zu quetschen. Keine Tür soll sich für mich mehr mühen müssen. Warum? Na ganz einfach, weil ich mich schäme für die vernichtende Kritik über dieses einzige Buch, das ich verehre. So sehr schäme, dass ich im Spiegel über dem Waschbecken im Bad nichts mehr erkenne, gar nichts. Außer das alternde Gesicht eines beinahe genialen Gymnasiasten. Und trotzdem bleibe ich schmerzfrei, neutral. Zum Beweis akupunktiere ich mich selbst. Steche mir Stecknadeln in die Brust und sobald die Nadeln in der Haut Halt finden, nicke ich mir freundlich zu. Ja. Und irgendwann kommt der Tag, an dem ich die Farben der Stecknadelköpfe zwar erkenne, aber nicht mehr voneinander unterscheiden kann. Blau und Rot verwechsle. Grund genug auszurasten. Ich brülle mich so laut an, dass ich lachen muss, sogar Freudentränen heule. Schluss jetzt, Martin, Schluss. Was soll der Scheiß? Gib dir einen Ruck, greif an. Stell dich endlich und tu was. Fletsch die Zähne, das kostet nichts. 'Selbstverständlich bin ich gehorsam und entscheide, das einzige Buch unwiderruflich gegen alle Kritik der Welt zu verteidigen, es scharf zu machen. Den Bolzenschneider anzusetzen, um eines der im Buch festgehaltenen Verbrechen loszureißen. Es bei vollem Verstand in die Realität zu überführen. Ich bin gezwungen, dem beinahe genialen Gymnasiasten Respekt zu verschaffen und zögere nicht einen Moment mit der Wimper. Die winzigen Krieger im Gilet, eingelagert zwischen den Hirnwindungen, werden bekommen, was sie fordern. Zur Durchführung der Aufgabe gestehe ich ihnen uneingeschränkte Freiheit zu. Die mir selbst auferlegte Strenge werfe ich über den Haufen. Ab sofort ist alles erlaubt. Gegessen wird ausschließlich Feinkost. Die Wohnung verlasse ich oft, kaufe Sportschuhe, trinke Espresso auf der Straße. Ja. Und dann kommt der Tag und ich mache mich endlich daran, das letzte der im einzigen Buch dargestellten Verbrechen möglichst 1:1 auszuführen. Um exakt 19.48 Uhr biege ich in die teuerste Einkaufsstraße. Sämtliche Geschäfte sind so gut wie geschlossen. Ein paar letzte Kunden, Tür auf, Tür zu. Die Straße erstarrt um Punkt 20.02 Uhr. Ich muss nicht lang suchen, nur ein einziger Mensch ist übrig. Schlendert, starrt sich die Augen am Schaufenster eines Schmuck- und Uhrengeschäfts aus dem Kopf. Ich selbst stehe auf der ihm gegenüberliegenden Straßenseite, kreuze um 20.11 Uhr. Der Junge ist sehr vertieft, ich höre ihn atmen, Preise und technische Daten flüstern. Im Spiegel der Scheibe zeichnen sich seine Gesichtszüge ab. Ich kenne mich aus und verstehe mich seit meiner Kindheit darauf, das Alter fremder Menschen präzise zu bestimmen. Bei ihm bin ich mir absolut sicher und schätze ihn auf 14 Jahre und 4 Monate. Für einen Jungen seines Alters verfügt er über ein weiches Profil. Ist dünn, trägt buschige Augenbrauen, trotz Herbsttemperaturen jedoch keine Jacke, stattdessen ein schottisches Tuch um die Schultern. Außerdem auf dem Rücken einen Rucksack. Oben sieht der Griff eines Floretts heraus. Vermutlich kommt der Junge vom Fechtunterricht. Um 20.23 Uhr ziehe ich mich zurück, beobachte ihn aus einer Liefereinfahrt. Er sieht mich nicht, aber dreht verstohlen den Kopf. Der Junge zuckt, sein Körper macht sich zur Flucht bereit. Angst. Und trotzdem ist er beherrscht, gibt sich keinerlei Blöße, rennt nicht auf und davon. Nein, er entfernt sich unauffällig. In geringem Abstand nehme ich die Verfolgung des Jungen um Punkt 20.26 Uhr auf. Zunächst in Richtung U-Bahn, doch er zögert, hastet die Stufen der Rolltreppe gegen die Fahrtrichtung wieder hinauf. Der Junge japst nach Luft und beschleunigt um Punkt 20.29 Uhr zu Fuß. Ich bin ihm dicht auf den Fersen, gar kein Problem. Im Gegensatz zu seinen Ledersohlen machen meine Sportschuhe kaum Geräusch. Ich bin sicher, der Junge ist auf dem Heimweg, doch seine Route leuchtet mir nicht ein. Beinahe läuft er im Kreis. Umwege. Nach 70 Minuten Sprint liegen um 21.39 Uhr nicht mehr als maximal 4 Kilometer direkte Strecke hinter uns. Nass geschwitzt steht er Punkt 21.43 Uhr vor einem Portal. Mit den Fäusten schlägt er gegen die Klingel. Flutlicht blendet ihn, aber nicht mich im Schatten der Scheinwerfer, um 21.45 Uhr. Der Junge verschwindet in einem steinigen Innenhof. Sein Gang scheint wieder gemächlich, so als sei nichts vorgefallen. Und obwohl sich das Tor nur zögerlich schließt, verfolge ich ihn nicht weiter. Was mich beschäftigt, ich absolut nicht verstehe, warum nur hat er sich auf der gesamten Strecke kein einziges Mal umgesehen? Die Adresse notiere ich um 21.46 Uhr und laufe zurück zur teuersten Einkaufsstraße. Von dort gönne ich mir ein Taxi und erreiche meine Wohnung kurioserweise um 22.22 Uhr. Ich lache lauthals gestoppte 22 Sekunden, schneide mir dann in der Küche ein dickes Stück Käse ab und mit dem Käse zwischen den Zähnen setze ich mich an den Tisch und verfasse dem Jungen einen Brief. Abgeschrieben aus dem einzig verehrten Buch. Selbstverständlich unterschreibe ich nicht mit Martin, nein. Ich kritzle 3 Sterne, nehme daraufhin erst eine blaue, dann doch lieber eine rote Stecknadel, steche mir in eine Fingerkuppe, presse einen Tropfen Blut aufs Papier und bin sicher, der Junge antwortet binnen Wochenfrist. Guten Tag, wir kennen uns nicht. Ich bin nicht sicher, ob es richtig ist, Ihnen zu antworten. Wahrscheinlich tue ich es aus Höflichkeit. Sie reden mich mit junger Mann an, weshalb Sie selbst nicht ganz jung sein können. Genauso ist wohl auch Ihre Vorliebe für Kreuzfahrten zu verstehen. Ich liebe das Reisen wie Sie, aber eher mit dem ICE oder per Flugzeug in ausländische Hauptstädte, zum Beispiel nach Edinburgh. Ich glaube nicht, dass man eine Freundschaft erzwingen sollte, habe mich aber entschieden, zum von Ihnen vorgeschlagenen Treffpunkt zu kommen. Warum? Weil ich neugierig bin, wer mir anonym schreibt. Das ist ein bisschen schmeichelhaft. Vielleicht habe ich auch Angst und Lust zugleich. Auf jeden Fall finde ich Ihren Brief kauzig. Ich werde niemandem von unserer Verabredung erzählen und das Haus unbemerkt verlassen. Die Brücke, die Sie erwähnt haben, kenne ich. Man hat dort eine gute Sicht auf die Stadt. Um 5 Uhr morgens wird sie nicht sehr befahren sein. Fußgänger sind kaum zu erwarten. Trotzdem fühle ich mich dort sicher, denn die Brücke ist ein urbaner Ort. Die nächsten 12 Tage werde ich sehr vorsichtig leben. Ich bin ganz einfach misstrauisch, weil die Ausführung meiner Aufgabe bislang einfacher als erwartet läuft. Am Nachmittag, vor Ablauf der Frist, miete ich einen Lieferwagen und fahre zuerst in ein übrig gebliebenes Internetcafé. Aber nur, um mir die kürzeste Strecke für den nächsten Morgen schnell auszudrucken und dann weiter zum Baumarkt. Dort kaufe ich nichts außer einem reißfesten Sack, so einen zum Abtransport von Bauschutt. Nachts schlafe ich unruhig, wälze mich stundenlang. Wie geplant verlasse ich dann frühmorgens um 5:10 das Haus. Herbst. Es ist dunkel. Die Stadt dämmert vor sich hin. Nur 3 Minuten Fahrzeit. Ich parke den Lieferwagen am Fuß der roten Eisenbrücke und hole den reißfesten Sack aus dem Laderaum. Ich bin pünktlich, nur wo ist der Junge? Da. Jetzt sehe ich ihn. Aus dieser Entfernung kann ich ihn zwar nur schemenhaft erkennen, trotzdem besteht kein Zweifel, er ist es. Weder ich noch er haben es offenbar eilig. Wir nähern uns auf schnurgerader Achse jetzt. Der Junge erreicht den höchsten Punkt, bleibt stehen, rührt sich nicht mehr vom Fleck. Es gibt ihm vielleicht ein Gefühl ausgeglichener Kräfteverhältnisse. Noch 5 Meter Distanz. Er lächelt. Doch, er lächelt noch immer. Kurz bin ich perplex, dann aber geht es sehr schnell. Den reißfesten Sack entfalte ich noch vor seinen Augen. Innerhalb von gut 2 Minuten ist bereits alles unter Dach und Fach. Geglückt. Maximal 4 oder 5 Mal stößt der Junge einen gellenden Ton aus. Am östlichen Horizont leuchtet jetzt der Morgenhimmel. Ich bin etwas in Eile, der Verkehr setzt ein, aber niemand interessiert sich für uns. Das Bündel nehme ich Huckepack. Binnen 6 weiterer Minuten bin ich zurück am Lieferwagen. Die Ladung verstaue ich mit Vorsicht. Wundere mich. Nichts zu hören aus dem reißfesten Sack. Mucksmäuschenstill. Den Fahrersitz stelle ich jetzt schräg. Die Augen fallen mir zu, aber ich schlafe nicht. Gegen 7 reihe ich mich in den Berufsverkehr ein. Quer durch die Stadt und dann ein Stück übers Land. Zum Glück liegt die Route ausgedruckt auf dem Beifahrersitz. Gegen 8 erreiche ich ohne nennenswerte Verspätung die eingezäunte Außenstelle des Veterinäramts. Ich grüße den Pförtner. Wie selbstverständlich hebe ich hierzu eine Hand. Er öffnet nach flüchtiger Denkpause die Schranke anstandslos. Ich fahre im Schritttempo auf den Hof. Es riecht süßlich. Ich sehe 3 Einsatzkräfte in Spritzschutzanzügen mit Handschuhen und Gummistiefeln. Sie scherzen, ziehen einem 4. Kollegen die Atemmaske vom Gesicht, lassen die Gummibänder mit Gegröle zurückschnalzen. Moment mal. Sieht der Gepiesackte nicht aus wie mein bester Freund Dieter? Verdammt ähnlich aus der Distanz. Aber nein, das kann nicht. Von einer Arbeit im Veterinäramt hätte mir Dieter bestimmt am Telefon erzählt. Ich reibe mir die Augen, haue mir selbst eine runter gegen die Müdigkeit, schüttle den offenen Mund und löse die angespannten Kiefermuskeln. Ich hupe minimal, stelle den Motor ab. Nur einer der Männer reagiert, löst sich aus der Gruppe der Witzbolde. Extra cool kommt er herübergeschlurft. Ich steige aus. Schon im Gehen ruft er mir zu, sachte, sachte. Ich entschuldige mich vorsorglich mit einem Lächeln und er: Hey, ist alles klar mit dir? Ja doch, aber ja doch. Und dann erzähle ich ihm, also das ist vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine außerplanmäßige Geflügelpestlieferung, die rasch entsorgt gehört. Er schlurft mürrisch zur Hecktür, fiehlt mir mit einem Fingerschnips aufzumachen, sieht den reißfesten Sack und nörgelt. So geht das nicht, die Tiere sind nicht vorschriftsmäßig eingetütet, außerdem nicht etikettiert. Ja, kommt das vom Löffler-Institut oder was ist da überhaupt genau drin? Na, woher soll ich das denn? Schnauze ich angemessen zurück. Keinen blassen Schimmer, ich mache auf dieser Welt auch nur meinen Brotjob. Außerdem habe ich dir bereits gesagt, was sie mir verklickert. Im Sack befinden sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 6 ausgewachsene Schwäne. Na, ist mir schon klar, sage ich weiter, dass hier paar formale Fehler am Werk sind. Aber liegt das in meinem Verantwortungsbereich? Nö, liegt es nicht. Außerdem bekomme ich persönlich Ärger, wenn ich nicht schnurstracks mit leerem Wagen zurück. Wir werden uns dann plötzlich schnell einig, dass die über uns zu nichts zu gebrauchen sind. Jetzt schütteln wir beide immer wieder die Köpfe und klopfen uns gegenseitig auf die Schultern. Und endlich lächelt der Typ auch mal und brummt. Na gut, okay, aber zumindest musst du das Zeug so wie beim Sperrmüll in Eigenregie zum Container fahren. Den Sack am Container abstellen, okay? Und den Rest besorgen dann wir. Danke, danke, kein Problem, sage ich. Ach, nur eine kurze Nachfrage noch. Um wie viel Uhr wird denn bei euch verbrannt? Wann laufen die Öfen auf Hochtouren? Täglich, grinst er, täglich gegen Abend. Auf der Rückfahrt mache ich mir plötzlich Sorgen, ob ich mir am Container irgendetwas Bakterielles eingefangen haben könnte. Die Sorge ist dann gleich wieder überlagert von der Frage, ob er es nicht doch gewesen ist. Dieter. Aber nein, eher nicht. Dieter ist doch ein Eigenbrötler und absolut nicht teamfähig. Wie soll ausgerechnet der? Ich kapiere ja nicht einmal, wie er mit dieser Frau, seiner Freundin, dieser geschwätzigen Katrin zusammen sein kann. Endlich um 9:50 bin ich zurück in meiner Wohnung, schließe die Tür 2-mal ab und ziehe die Vorhänge vors Fenster. Stockdunkel. Ich will schlafen. Es geht nicht. Absolut nicht. 3 Stunden später gebe ich endgültig auf, reiße die Vorhänge wieder auf, setze mich an den Küchentisch, trinke ein Glas Mineralwasser und mache nichts. Gar nichts. Nichts. Plötzlich laufe ich wie ferngesteuert zum Telefon. Bin erleichtert, dass er gleich rangeht. Dieter, sage ich. Dieter, ich brauche deine Hilfe. Sofort. In 20 Minuten am Stadtparkrand. Da, wo früher der Fußballplatz war. Dieter ist schon da. Ich kann ihn sehen. Er schabt mit dem Turnschuh im feuchten Boden, raucht eine Zigarette. Dieter grüßt mich nicht, nickt minimal, Auge in Auge und dann... Martin, was willst du? Was ist denn los? Aber ich bringe kein Wort heraus. Nichts. Bin hartnäckig stumm. Dieters linkes Augenlid zuckt. Ja, Martin, ich helfe dir doch, ohne Wenn und ohne Aber. Du bist doch mein bester Freund. Also, mein Freund Dieter und ich sind uns an der Fleischtheke eines Supermarkts begegnet. Bester Anmachschuppen der Stadt, nur Singles unterwegs. Eben noch im Bett geregelt, was übergezogen und rein in den Supermarkt. Dieter sticht aus der müden Masse positiv raus, ist sehr korrekt mit Rollkragen gekleidet. Mutterseelen allein. An der Fleischtheke lässt er sich Rouladen abwiegen und fragt zu leise, sagen Sie, wie bereitet man sowas denn überhaupt zu? Die Fleischthekenkraft ruppig. Was? Hab Sie nicht verstanden? Was? Lauter. Sie müssen lauter. Ach, Zubereitung. Na, einfach ins Rohr rein. Da habe ich mich ungefragt eingemischt, obwohl ich selbst keinen Schimmer von Rouladenzubereitung. Dieter guckt mich verdattert, aber schon auch beeindruckt an. Die ganze Szene ist ihm irgendwie peinlich. Vor lauter Aufregung stößt er mit dem Ellbogen einen Probierteller Sülze in die Auslage. Und die Fleischthekenkraft zetert, na supi, spitzenmäßig. Also da muss ich echt monstermäßig lachen und zieh Dieter am Ärmel aus der Schusslinie. Steht er da, so hilflos mit 2 linken Händen. Jedenfalls lade ich mich dann einfach selbst bei ihm zum Rouladenessen ein. Du, ich hab doch jetzt was gut bei dir, sag ich und zwinkere dabei mit dem linken Auge. Dieter macht sich dann mit der Einladung einen tierischen Stress. Gebügelte Stoffservietten. Und den Wein entkorkt er, als müsste er vor mir eine Prüfung zum Sommelier bestehen. Gut, aber wenn mich jetzt wer fragt, wie, auf welche Weise wir zusammengekommen sind, dann sage ich immer, dass ich mir meinen Dieter einfach so griff, ihn mir im rechten Moment pflückte. Es dauert aber noch 2 lange Jahre, bis wir zusammenziehen. Bestehe ich irgendwann drauf, stell ihm eines Tages ein Ultimatum und krieg exakt zu hören, was ich mir denk. Aber Katrin, ich weiß ja gar nicht, ob ich mich schon binden. Die Freiheit, bitte meine Freiheit nicht antasten. Genau so formuliert er es. Ja, und dann lege ich meinem Dieter die Arme auf die Schultern, sehe ihm tief in seine Augen und sag, Dieter, hör zu. Du musst innen drin in dir frei sein. Der Rest spielt keine Rolle. Ist das ganze Geheimnis. Ja, und da kriegt Dieter feuchte Augen, küsst mich ohne Ende und nickt dabei gleichzeitig. Also, wir wohnen zusammen seit Mai, Dieter und ich. Ergänzen uns gut. Er ist 6 Jahre älter und Tierarzt, zurzeit arbeitssuchend und deshalb am Wochenende Gelegenheitsgärtner. Ja, ich hab halt auch Lust, was mit den Händen zu machen, wird Dieter jetzt sagen. Seit ein paar Wochen ist er außerdem noch Praktikant mit Aussicht auf eine sozialversicherungspflichtige Vollzeitstelle. Warum es unbedingt das Veterinäramt sein muss, keine Ahnung. Ja, und ich studiere Jura, bin kurz vorm Staatsexamen. Ich mag's einfach, Plädoyers zu halten, viel reden. Wahrheit und Gerechtigkeit. Klar, sind total abgewetzte Begriffe, die Kosmetik brauchen. Also, Dieter sagt immer, Katrin, du bist verkopft. Als mein Telefon klingelt, ist es genau 2 Uhr nachmittags und ich stehe unter der Dusche. Im Display ein abfotografiertes Kinderfoto. 5-jähriger Dieter am Strand von Rimini. Ich will seinen Anruf eigentlich nicht annehmen. Dieter meldet sich ja manchmal auch einfach nur so, mir was Nettes zu sagen. Fehlst mir oder denk an dich. Freue ich mich immer drüber, ehrlich. Ganz selten wird's ein bisschen viel. Jedenfalls nervt es jetzt gerade ein wenig, weil ich nackt bin und nasse Haare hab. Außerdem ist Dieter schon mittags vom Praktikum nach Hause gekommen, hatte mich geweckt und gesagt, du Katrin, ich hab Magendrücken, bin deshalb schon am späten Vormittag gegangen. Na schön, aber so schlimm kann der Magen auch wieder nicht sein, weil Dieter dann bereits eine Stunde später plötzlich wieder weg ist. Seinen besten Freund Martin zu treffen. Die beiden kennen sich ewig, gemeinsame Kindheit, also mein Fall ist Martin nicht. Jedenfalls nervt mich der Anruf in diesem Moment tierisch. Trotzdem gebe ich mir Mühe, freundlich zu sein. Aber Dieter plappert sofort drauf los. Notfall, Notfall, Katrin, ich brauche deine Hilfe. Bin mit Martin am Stadtparkrand, da, wo früher ein Fußballplatz war. Du weißt schon. Ich weiß aber gerade gar nichts. Dieter haspelt, als stehe er an einer Notrufsäule. Unterdrückt, die 5 W-Fragen runterzurattern. Seine Auskunft ist lückenhaft. Als er dann aber schon wieder was von Notfall stottert, da gibt's bei mir kein Halten mehr. Auf die nassen Haare setze ich eine Wollmütze. 10 Minuten später bin ich vor Ort. Dieter und Martin sind unversehrt. Zumindest soweit ich das aus der Ferne beurteilen kann. Sie schweigen. Vielleicht ein Streit. Ich denke mir, um Himmels Willen, sowas muss man doch untereinander klären. Was soll ich da helfen und was heißt hier überhaupt Notfall? Ich ärgere mich über meinen konfliktscheuen Freund und dann endlich erkennt er mich unter der Wollmütze und rennt mir entgegen, schlingt seine Arme um meinen Hals, als sei ich und nicht er das verlorene Kind. Jedenfalls stoße ich ihn vorsichtig zurück, befehle ihm dann, sich augenblicklich zu erklären, ohne seinen besten Freund Martin auch nur eines einzigen Blicks zu würdigen. Tja, und es hilft, denn in 2 Sätzen ist alles gesagt. Punkt 1. Martin hat angeblich einen 14-jährigen Jungen in seine Gewalt gebracht, der in wenigen Stunden getötet wird. Angeblich jedoch ohne sein Zutun. Punkt 2. Gleichzeitig sieht sich Martin nicht in der Lage, das angebliche Versteck seiner angeblichen Geisel zu verraten. Es sei denn, erklärt jetzt Dieter, ich oder du oder wir reißen es ihm aus dem Körper heraus, auf welche Weise auch immer, ganz egal, Katrin. Ja, Martin hat mich ausdrücklich aufgefordert, Gewalt anzuwenden. Was weiß ich, ihm ein Handgelenk zu überdehnen, den Hoden zu quetschen. Ja, was immer mir oder dir oder uns auch für ein Kinderkram in den Kopf. Ja, und zur Not, falls er, also Martin, noch immer nicht sputet, na dann soll ich ihm eben die Augenlider zunähen, seinen Körper anschließend mit kochendem Wasser überschütten und dann häuten. Warum und wieso? Na, was diese ganze schwachsinnige Geschichte soll? Von Martin selbst ist rein gar nichts zu erfahren. Dieter wirkt furchtbar unschlüssig und so unbedarft auf mich, dass es mir ganz einfach zu bunt wird. Ich mir meinen Dieter am Oberarm pack und ihn mal wieder aus der Schusslinie bringe. Jetzt blicke ich Martin plötzlich selbst in die Augen. Stumm, ja. Und dann lache ich auf einmal lauthals drauf los. Schüttle ununterbrochen meinen Kopf, ja, und ohne ein einziges Wort zu sagen, mache ich ihm auf die Weise klar, was ich von seiner Lügengeschichte halt, mit der er bestimmt Dieters Gutmütigkeit testen will. Vielleicht so wie früher im Kindergarten, als die beiden Sklave und Herr spielten. Martin durfte, so weiß ich's nämlich von Dieter, viel öfter der Herr. Gut, Martin ist jedenfalls über mein Lachen weder erstaunt noch enttäuscht. Er reagiert überhaupt nicht. Mustert mich bloß. Jedenfalls habe ich absolut nicht den Eindruck, mir um den irgendwelche Sorgen machen zu müssen. Weshalb ich meinen Dieter jetzt an die Hand nehme und kehrt mache. Schnurstracks nach Haus. Auf den ersten Metern dreht Dieter noch dauernd den Kopf, will Martin am Horizont verschwinden sehen, ihn sich vermutlich Schritt für Schritt abgewöhnen. Doch schon bald habe ich Dieters Aufmerksamkeit ganz für mich. Der Nachmittag verläuft soweit normal. Wir haben ja gleich nach unserem Einzug 1 der 2 Zimmer mit einer spanischen Wand geteilt. Ist Dieter wichtig, dass jeder noch was Eigenes, Stichwort Freiheit. Jedenfalls bitte ich Dieter, mich für den Rest des Tages nicht zu stören. Konzentration aufs Studium. Stell ihm dafür aber in Aussicht, abends was Magenschonendes zu kochen. Keine Ahnung, was Dieter so treibt. Auf jeden Fall bleibt er in seiner Hälfte. Was genau da vor sich geht, keine Ahnung. Dieter verursacht keinen Lärm. Vielleicht liest er was. Vielleicht geht er auch mal kurz raus, Luft schnappen. Gut, also abends koche ich dann doch nichts, weil Dieter keinen Appetit hat. Dieters Zusammenbruch fängt damit an, dass er mich aus dem Schlaf rüttelt. Gefühlte 3 Uhr morgens. Tatsächlich ist es noch vor Mitternacht und Dieter hellwach. Katrin, Katrin, brabbelt er. Katrin, warum haben wir Martin heute Mittag nicht geholfen? Er hatte unsere Hilfe doch nötig. Katrin, Katrin, ich hatte seine Hilfe nötig. Katrin, warum habe ich nicht nachgehakt? Ich nicht nachgebohrt? Katrin, sag, warum hast du Nein gesagt? Warum? Und vielleicht, weil ich ihm nicht auf Anhieb antworte. Mein Kopf ganz einfach zu schläfrig ist und ich mich gleichzeitig von ihm wegdrehe. Ja, aber nur, um ihm wortlos zu bedeuten, dass ich mich eh nur wiederholen könnte, weil er eben einer geschmacklosen Lügengeschichte aufsitzt. Ja, da wird Dieter plötzlich laut, klagt mich an. Binnen einer Minute herrscht nur noch hysterisches Gebrüll. Dieter sitzt senkrecht im Bett, schüttelt sich, eine Art Feitstanz. Er wirft sich auf die Matratze, tritt nach mir, klingt dabei wie eine zerkratzte CD, Endlosschleife. Katrin, sag, warum hast du Nein gesagt? Ich hatte seine Hilfe nötig, Nachgeburt, ich hätte unbedingt gern Nachgeburt, aber du, Katrin, du hast Nein gesagt. Scheiße, warum hast du Scheiße nochmal Nein gesagt? Sein Gesicht ist geschwollen, Tränen und Rotze. Dieter wirkt wie ausgetauscht. Einen solchen Zorn habe ich nie zuvor an ihm erlebt. Ein Tobsuchtsanfall. Ich kann ihn beim besten Willen nicht mehr beruhigen. Kein Tee hilft, kein Baldrian, Frischluft, nein. Dieter ist absolut nicht mehr zugänglich. Und als er sich schließlich auch noch erbricht, das Bett vollkotzt, da kriege ich es dann mit der Angst zu tun. Naja, dass er sich zum Beispiel wie ein Säugling am Erbrochenen verschlucken könnte. Jedenfalls weiß ich mir nicht mehr anders zu helfen. Dieter wird gegen 4 Uhr früh abgeholt und eingeliefert in, keine Ahnung. Na, dass er ruhig. Und ich auch ruhig. Wir beide wieder ruhiger sind. Am nächsten Morgen telefoniere ich nochmal und bringe in Erfahrung, dass Dieter etwa eine Woche fortbleiben wird. Also die Ärzte fordern mich jetzt nicht ausdrücklich auf, ihn in der Klinik zu besuchen oder anzurufen. Nein, nein, ist jetzt auch kein Besuchsverbot. Aber ich glaube, ich finde es selbst besser, Dieter ein bisschen Ruhe zu gönnen. Ihm stattdessen lieber einen Brief und keine Mail zu schreiben. Ihm so zu beweisen, dass ich mir Zeit nehme und es in mir arbeitet. Ich mich zwinge, den Fall professionell, aber persönlich und sogar handschriftlich abzuarbeiten. Am nächsten Tag verbringe ich erstmal den halben Tag damit, online zu recherchieren. Na, weil ich Dieter in meinem Brief den fast 100%igen Beweis dafür liefern will, dass gar kein Mord an einem Jungen in der Stadt passierte und auch niemand vermisst wird. Ganz wie erwartet ist absolut nichts Verdächtiges nirgends zu lesen. Lieber Dieter, ich habe noch nie einen Menschen verprügelt und habe auch nicht vor, es jemals zu tun. Montaigne? Mein Lieblingsjurist hat einmal geschrieben, er fühlte sich von den Wilden, die Körper von Toten grillten und verspeisten, weniger abgestoßen als von Menschen, die Lebende foltern. Und wenn du mir jetzt erzählst, dein bester Freund Martin wollte ausdrücklich gequält werden, ja, dann haben wir ihm die allergrößte Hilfe geleistet, indem wir seinem Wunsch nicht entsprachen und ihn mit seiner Lügengeschichte alleine ließen. Ja, und Dieter, dass es sich hier um eine Lügengeschichte handelt, steht außer Frage. Wahrscheinlich wollte Martin Aufsehen erregen. Herr und Sklave im Rollentausch spielen. Am Ende hättest du dich noch strafbar gemacht. Körperverletzung und so weiter. Dieter, ich habe nachgelesen und allerletzte Zweifel beseitigt. Es wird kein einziger Junge vermisst. Und irgendwie mag ich deinen Martin auch gut leiden, weil wir drei uns ähnlich sind. Er schweigt und du schweigst und ich schweige auch. Und indem wir zwei, du und ich, schweigen, kündigen wir jetzt ganz beiläufig einen der scheinheiligsten Gesellschaftsverträge auf. Einen, der uns im Rahmen eines staatlichen Entfaltungsprogramms Eigenständigkeit vorgaukelt. Eine Eigenständigkeit, die aber ins System eingebunden ist. Jawohl, Dieter. Das Maß unserer Eigenständigkeit ist uns im Rahmen des staatlichen Entfaltungsprogramms doch bloß organisiert worden. Und jetzt endlich haben wir zum ersten Mal die Chance, uns vollständig zu verweigern, indem wir Martins Lügengeschichte ganz einfach in alle Ewigkeit für uns behalten. Dieter, ich nehme keine Regeln mehr an. Schluss. Ich will auch gar nicht gesellschaftlich anerkannt sein. Dieter, wir haben gekündigt. Deine Katrin. Für die paar Zeilen saß ich fast den kompletten Nachmittag in der Bibliothek, quälte mich durch theoretische Texte. Klar, Originalzitat habe ich schön abgefälscht. Dieter soll schließlich denken, all das seien meine eigenen Gedanken. Die ganze Theorie und auch das Schreiben kommt mir ganz plötzlich so hirnverbrannt vor. Aber warum habe ich den Brief dann überhaupt geschrieben? Vielleicht hat er was ganz anderes nötig. Keine Ahnung, eine Packung Zigaretten, was zu kiffen, ein Bier oder Rindsrouladen ist immerhin sein Leibgericht. Aber nein, ich, Katrin, kotze ihm stattdessen was hin und kriegt dann natürlich auch keinerlei Antwort. Alles umsonst. Nicht mal ein Anruf. Okay, Handyverbot. Aber es muss doch in seinem Zimmer irgendwo ein Telefon geben. Ja, wo leben wir denn? Und wenn nicht im Zimmer, na dann hat aber die Station ganz bestimmt ein Telefon im Schwesternzimmer. Ja, Dieter soll mir einfach was ausrichten lassen. Keine Ahnung, dass ich zwar verkopft bin, er aber trotzdem registriert, dass ich an ihn denke und mir Mühe gebe. Keine Ahnung, dass er gerade nicht in der Stimmung ist, einen Brief zu lesen, aber alles nachholen. Den Brief einstweilen wie sein Augapfel hütet. Nein, ich erwarte ja keine Blumensträuße. Nichts, nur eine winzige Reaktion. Das muss doch möglich sein. Dieter, ich schreibe dir hiermit auch noch eine Postkarte. Bitte schreibe mir auch eine Postkarte, aber nicht dieselbe. Deine Katrin. Am übernächsten Morgen, als Dieter die Postkarte vermutlich längst erreicht hat, mache ich mich auf den Weg, ihn endlich wieder zu mir nach Haus zu holen. Draußen Novembersonne, Blätterhaufen gefroren am Straßenrand. Ich bin glücklich und trample auf jedem Haufen herum. Ich fühle mich fast so, als seien Dieter und ich uns erst gestern begegnet und sehen uns heute schon wieder. Praktisch, die Bushaltestelle liegt direkt vor der Schranke zur Klinikauffahrt. Ich halte mich nicht lang mit Äußerlichkeiten auf, gehe schnurstracks zur Information. Ich sag Dieter, einfach nur Dieter. Aber die zwei Damen finden nichts auf ihren Bildschirmen. Gar nichts. Ich stutz und schlag mir dann an die Stirn. Na klar, ich sollte mal besser Dieters Nachnamen schmunzeln auf der anderen Seite der Scheibe. Sie finden ihn wieder nicht. Gehen Sie mal besser gleich auf Station D, wie Dora oder Dieter. Wieder dieses Schmunzeln. Ich also in den Fahrstuhl. Versehentlich lande ich im Lastenaufzug. Fährt echt langsam. Ächzt. Endlich da. Nein. Noch eine Glastür und noch eine Glastür. Ich klingle und sehe einen weiblichen Lockenkopf. Glotzt kurz aus einem, keine Ahnung, Schwesternzimmer. Türsummer. Ich rein. Kaffeegeruch. Und dann lauf ich los, ohne den Lockenkopf groß zu beachten. Gibt Wichtigeres. Am Ende der Flucht, hinten links. Ich sehe Dieters gepackten Lederkoffer. Ein weinrotes Erbstück, unverwechselbar. Der Lockenkopf ruft mir irgendwas hinterher. Interessiert mich aber nicht die Bohne. Ich will weiter und immer weiter in Richtung Koffer. Will Dieter überraschen und unangekündigt ins Zimmer stürmen, während er, keine Ahnung, vielleicht ans Fenster gelehnt einen Abschiedsblick über den Anstaltspark wirft, Raben auf kahlen Bäumen zählt. Zack, zeige ich mich. Na, wem zeige ich mich? Einem sterilen Raum zeige ich mich. Einem frisch bezogenen Bett zeige ich mich. Gestärkte Wäsche. Eine erste Ahnung schießt mir ins Hirn. Instinkt oder vielleicht habe ich so eine Szene ganz einfach schon in zig Fernsehfilmen gesehen. Nein, das echte Leben ist auch nicht immer fantasievoll. Jetzt plötzlich spüre ich eine Hand auf meiner Schulter. Der Lockenkopf muss mir gefolgt sein und fragt, sagen Sie, sind Sie die Katrin? Ich nicke. Und was macht der Lockenkopf? Überreicht mir in einer transparenten Plastiktüte den Brief und auch die Postkarte. Ohne Kommentar. Der Brief sieht ungeöffnet. Verstehe. Verstehe. Und dann plötzlich schreie ich tonlos drauf los. Reiß einfach nur den Mund auf. Keine Tränen. Mit den Fäusten hämmere ich gegen die pissgelbe Wand, verscheuche den Lockenkopf mit schnellen Handbewegungen und verschaffe mir Raum. Die Tür schlage ich hinter mir zu, reiß an Schranktüren und gehe auf Spurensuche. Nichts. Kein Dieter. Kein gar nichts. Kein Fünkchen Dieter Staub. Das Fenster lässt sich nur minimal kippen. Ich glotz steil nach unten. Kindergeplärr vom Hof einer angrenzenden Grundschule.